Jetzt läuft das Club-Ding. Feel this. Live, laut, lässig. Unser Ding. Club-Ding mit Florian. Einen schönen Sonntagabend, hier ist das Club-Ding mit mir, mit dem Flo und in der ersten Stunde ganz toller Musik von Ofire aus UK. Bontan hat was Neues am Start und auch die Jungs von Raumakustik, die gibt's bei mir in der Sendung heute. Auf die zweite Stunde freue ich mich ganz besonders, da gibt's ein einstündiges DJ-Set von Purple Disco Machine hier bei uns zu hören. Und wir fangen mit dem ersten Track für heute an, der kommt von Vladimir Cauchemar, der ist Franzose und trägt in der Öffentlichkeit eine wunderschöne Totenkopfmaske. Also es weiß niemand, wer da wirklich hinten dran steckt, ob Freund oder Feind. Hier ist deine neue Nummer mit dem passenden Namen Grave. Ganz viel Spaß. Glück. Glaube ich, einer der großen Sommerfestivals-Hits werden dieses Jahr. Bodywork habt ihr gerade von Pickle gehört und wir haben es ja heute mit Menschen zu tun, die sich hinter irgendwas verstecken. Bei den zwei Typen weiß keiner so wirklich, wer sie wirklich sind. Ne? Also es gibt wirklich kaum Infos dazu. Genau wie mit dem Typ mit der Totenkopfmaske. Gibt aber schon ordentlich Support von Leuten wie zum Beispiel Diplo oder auch Idris Elba, den Track beim Coachella gedroppt hat. Als nächstes habe ich dann die sehr geile Nummer von einem doch sehr gut bekannten Menschen, dem Briten O'Fire. Der hat mit Trouble vor 3 Jahren seinen ersten richtigen Wumms gehabt und hat da seinen Durchbruch geschafft. Jetzt gibt es was Neues auf Defected von ihm. Der Track heißt Somewhere Special und läuft jetzt für euch im Radio. Take it, take it. Die neue Nummer von The Aston Shuffle und TCTS, die hier gemeinsame Sache gemacht haben. Back to Me war das. Das Clubding-Studio steht in Saarbrücken und das ist im Saarland, ist klar. Ne? Im Juli findet im Saarland ein ganz großes Festival statt, das Electromagnetic Festival zum 8. Mal. Und dieses Jahr gibt es da was ganz Besonderes. Da suchen nämlich wir, also der Saarländische Rundfunk, einen Nachwuchs-DJ, der dann mit Leuten wie Boys Noize oder Karl Cox beim Electromagnetic auf der gleichen Bühne auflegen dürfen. Gefördert wird das Ganze vom Poprat Saarland und Presented for People. Die Bewerbung, die können bis zum 14. Mai per E-Mail eingereicht werden und dann wird eine Jury entscheiden. Also, go for it, informiert euch darüber und legt vielleicht auf dieser geilen Kulisse auf. Das ist wirklich mega, mega cool. In so einem Hütten-Setting, also richtig, richtig fette Nummer. Vielleicht sogar mit dem Track hier. Das ist Bontan mit Week. In the mix. Unser Ding. Club-Ding. Club-Ding. ruhig. Ding. Club Ding. Oh. Die heißesten elektronischen Tracks. I'm weak. Colors war das von DJ SKT beim Clubding. Bevor wir hier zum Set von Purple Disco Machine kommen, gibt's noch ein paar geile Nummern. Zum Beispiel geht's los mit der aktuellen Nummer von Raumakustik aus Dresden. Das Teil heißt Good Times und danach hab ich noch The Sound von Jiwi Harrison mit bei so einem Ding und einen Remix von Frankie und Sandrino. Die haben Adieu X von Bodakid geremixed. Sehr nice geworden. Kann ich euch nur empfehlen. Hier ist es. Unser Ding. Club Ding. Jeden Sonntag ab 21 Uhr. Unser Ding. Unser Ding. Club-Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. We'll be right back. Unser Ding. Club-Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. Thank you. Jordan auf Exploited, hier gerade beim Clubding für euch gewesen. Kommen wir jetzt zum DJ-Set von Purple Disco Machine. Der hat mal wieder eins für uns gemacht und ihr könnt euch auf eine Stunde feinsten House und Disco freuen. Dieses Jahr ist wieder Resident bei der Glitterbox-Party auf Ibiza, macht regelmäßig Remixes, die letzten unter anderem von Calvin Harris, Giant oder Jax Jones, Play und ja, der ist gefragt wie E&P. Deswegen freuen wir uns ganz besonders, ihn heute als Gast im Clubding da zu haben. Purple Disco Machine, eine Stunde lang für euch jetzt in the Mix. Controlar. sit. Está quemándome como en la playa. Está gustándome, ya no te vayas. Estoy quemándote como en la playa. Estoy gustándote, ya no te vayas. Así no me dale. Controlar como tú no hay otro igual. Tienes algo que no hay, no me puedo contener. Ya te quiero confesar. Así estaba con ella, así mirándome, así, así, y yo esperándote. Estás quemándome como en la playa. Estás gustándome, ya no te vayas. Estoy quemándote como en la playa. Ya no te vayas. Tu manera, tu manera de mirarme pone mal. Tu manera, tu manera, no me puedo controlar. Down.

extra. Yeah, I think that's it. We're gonna have a good time tonight. Got on my shoes, got on my shirt. Come on, jump up, freak a hustle. Do what you want, but move every muscle. Ain't no time for playing around. Only one thing to do when you hear the sound. Act yourself with someone else and make sure yourself ain't by yourself. Dying to get on the dance floor. Girl, what you waiting for? Yeah. Come on over and swing with me. Take your mind out your misery. Tomorrow's gonna be another day. Tonight, I'm gonna take it light. Yeah. Grab the breath and put it on hold. Relax my body, arrest my soul. Feel the vibe surrounding me. Feel the bass come down on me. Yeah, shake your butt, but don't break your back. Tap your feet and let your fingers snap. No matter what size, shape, or color, we can jam and enjoy each other. Music's pumping, I feel something. I feel my blood and heartbeat thumping. This man's your buns to pass through the door. We know there's room for you on the floor. You don't know if there'll be any more. So yo, what you waiting for? We'll be right back.

ballare. Ballare. Talking with Unser Ding. Unser Ding. Live Mix.